kaut so laut, mein Gott. Elite 1.1. Ein Hörspiel von John von Düffel. Dieser Mund. Verformt sich mein Mund auch so, wenn ich esse? Er schmatzt nicht. Aber er kaut so laut, mein Gott. Diese Wangen. Zu hohl, zu dünn. Dünnhäutiger als bei anderen Menschen. Oder warum höre ich jede Haferflocke so deutlich, als würde ich sie selber kauen? Schall tritt ungehindert aus sämtlichen Poren, wo Bartstoppel die Haut durchstoßen. Essgeräusche. Kaugeräusche. Er könnte genauso gut als anatomisches Anschauungsobjekt mit abgezogener Gesichtshaut weiteressen. Malende Kiefer. Krachende Bettfedern. Kinnbackenmuskeln links und rechts wie dicke, geile Hamster, die unermüdlich sein Gesicht bespringen. Gott, oh Gott. Warum reißt er nicht gleich den Mund auf und lässt alle Welt teilhaben an dem Geschlechtsverkehr seiner Esswerkzeuge? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht anders. Ich muss mir ständig irgendwas vorsingen. Lieder, Schlager, irgendwas. Sonst halte ich es nicht aus. Ich werde wahnsinnig. Ständig muss ich ihn in meinem Kopf überbrüllen. Ich bin schon ganz heiser von diesem. Ach, möchtest du noch, Liebling? Klaus-Peter ist schon bei der zweiten. Und Nils sitzt so dicht daneben, dass er praktisch die Hälfte davon abbekommt. Die neue Sekretärin drei Tische weiter spielt seit Ewigkeit mit ihrem Feuerzeug. Ich wünschte, sie würde endlich rauchen, verdammt nochmal. Aber was ändert das? Meine Handflächen sind schweißnass. Eiskalte Finger. Die Nagelbetten blau. Ich betaste die Notfallpackung in meiner Jackentasche. Das Zellophan. Seine Kühle, feucht und glitschig von den Ausdünstungen meiner Hände. Meine Finger zittern vor Gier, wenn ich die Packung jetzt... Verdammt! Allein der Geruch, wenn man eine neue Schachtel öffnet und das Silberpapier über der Filterfront abzieht. Dieser leicht parfümierte Tabakgeruch. Ich möchte unbedingt in irgendwas hineinbeißen. Ein Stocken, Streichholz meiner Hand, die wahrscheinlich nach Nikotin schmeckt. Nach altem, ausgeschwitztem Restnikotin. Aber selbst das wäre von mir aus... Dieser leicht pelzige, müde gewordene Teergeschmack oder Schmerz. Wenn ich mir irgendeinen Schmerz zufügen könnte, um auf andere Gedanken zu kommen, vielleicht... Entdecken Sie die Liebe Ihres Lebens. Könnte ich mir etwas Kleingeld unter die Fingernägel schieben, soweit es irgendwie geht. Das würde mich sicher ablenken. Ich muss mich konzentrieren. Warum kann ich nicht einfach... Beginnen Sie eine Liebesgeschichte mit sich selbst. Ganz fest daran denken, wie hart es war bis hierhin. Wenn ich jetzt schwach werde... waren die Entbehrungen der letzten Stunden völlig umsonst. Völlig. Könnte ich vielleicht kurz ein Fenster öffnen? Sinnlos. Ich bin drauf und dran, einfach wegzurennen. Als ich sehe, wie sich die Sekretärin mit dem Feuerzeug jetzt doch eine ansteckt. Endlich oder auch nicht. Und dabei eine zweite Schachtel aus der Tasche holt, die sie griffbereit vor sich auf die Tischplatte legt. Diese Frau wird rauchen und nicht wieder aufhören. Rauchen bis zur Besinnungslosigkeit. Und wie gerne wäre ich jetzt Sie, wie gern würde ich... Sie werden begeistert sein. ...an einer Ihrer langen, endlosen Zigaretten ziehen. Das, davon habe ich geträumt, schon die zweite Nacht hintereinander. Von dieser endlos langen Zigarette, an der man ziehen kann, bis man aus den Latschen kippt. Ich würde nie wieder ohne. Ich würde nicht einmal mehr schlafen ohne Sargnagel zwischen den Lippen, sondern rauchen, wann immer ich Luft hole. Nur noch rauchen, bis zum letzten Atemzug. Ich habe Angst, die Augen zuzumachen. Bilder von mir, rauchend, Zigarettenreklamen. Als mich plötzlich die Frau mit dem Feuerzeug ansieht und lächelt. Sie hat meinen Blick bemerkt, voller Sehnsucht vermutlich, und bietet mir mit einem Augenaufschlag sich oder ihre Rauchwaren an, worauf ich mein absolutes Bettgesicht aufsetze und sage... Nein, danke. Ich rauche nicht. Es ist so leicht... So zum Kopfschütteln leicht, in den Kniekehlen dieses Gefühl, vom Licht gehoben zu werden, den Himmel zu betreten an einem leuchtend schönen Tag. Ich bin mit der Helligkeit im Bunde. Wende mein Gesicht der Sonne zu und gehe die nächsten Schritte mit fast geschlossenen Lidern. Meine Züge sind völlig entspannt. Keine Falte auf meiner Stirn, keine Krähenfüße in den Augenwinkeln. Ich sauge die Sonne in mich auf. Meine Tagescreme hat Lichtschutzfaktor 20. Sie sind wie für sich geschaffen. Geben Sie sich mit niemand Geringerem zufrieden. Bleiben Sie anspruchsvoll. So schnell stirbt man nicht. Keine Angst. Alle Hunde reagieren so. Das kennst du doch. Schon von Weitem. Sobald sie dich sehen, kommen sie angerannt. Kläffen wie wild oder reißen sich los, urplötzlich. Springen an dir hoch mit ihren Dreckspfoten. Wollen dir an die Gurgel. Die angeblich friedlichsten Hunde. Kennst du alles? Du bist der meistgebissene Jogger der Stadt. Allein von dem Schmerzensgeld könntest du leben. Mit dem Gesetz auf deiner Seite. Wäre da nicht diese Angst? Echte Scheißangst. Von der du immer dachtest, das sei es, was diese Tiere so aggressiv macht. Sie würden sie spüren, wittern, deine Angst. Die mit dem Finger auf dich zeigt. Hier, hier, hier ist er. Der Täter, das Feindbild. Athletisch, männlich, auf der Flucht. Folglich Beißreflex. Ein Teufelskreis. Je größer die Angst, desto aggressiver die Biester. Je aggressiver die Biester, desto größer die Angst. Du konntest dich überhaupt nicht mehr normal verhalten. Jede Bewegung, jeder Blick wie ertappt. Dein schlechtes Gewissen, der reinste Scharfmacher. Als würdest du es darauf anlegen. Am Ende reicht ein Rehpinscher. Schon brach dir der Schweiß aus. Die einzige Möglichkeit, deine Unschuld zu beweisen, war vor Gericht. Du konntest sämtliche Verfahren für dich entscheiden. Deine Angst hat dich gewissermaßen reich gemacht. Aber natürlich liegt der Fall in Wirklichkeit ganz anders. Und heute weißt du, dass die Hunde recht haben. Wenn sie ihr Leben verändern wollen, müssen sie ihren Körper verändern. Wenn sie ihren Körper verändern, verändern sie sich selbst. Nein, jetzt hören Sie mir mal zu. Sie haben Ihre Chance gehabt. Ich habe Ihnen gesagt, was ich von Ihnen erwarte. Ich habe Ihnen genaue Fristen gesetzt und Sie haben sich darauf eingelassen. Das ist der Sinn eines Ultimatums. Ich wüsste nicht, was es da noch zu klären gibt. Die Vorgaben waren eindeutig und Sie haben sie nicht erfüllt. Das hat mit Psychoterror nichts zu tun. Sagen Sie nicht Psychoterror, wenn Sie Ihren Mangel an Belastbarkeit meinen. Den Psychoterror machen Sie sich selbst. Also ich glaube, das Licht ganz wichtig ist. Ohne Licht verkümmert der Mensch. Das ist vegetativ. Man muss nur mit dem UV-Spektrum vernünftig umgehen. UV kann zerstören, kann, wohlgemerkt, Gewebe austrocknen und die Hautalterung beschleunigen. Doch dafür gibt es Filter, passend zu jedem Hauttyp. Man darf nur nicht vergessen, bei der schlechten Presse, die UV momentan hat, wie wichtig es ist, Licht in sich aufzunehmen. Wer lichtarm lebt, wird auf die Dauer glanzlos, verliert seine innere Helligkeit, das Strahlen. Ich bin absolut für eine gezielte Dosis Tageslicht. Man muss nur wissen, wann Schluss ist, sonst kriegt man Kopfschmerzen. Die nächste links. Sie sieht morgens natürlich nicht ganz so wunderbar aus. Aber immer noch unnahbar genug. Wobei ich jedes Mal wieder staune, wie viel von dieser Fernsehsterilität doch bleibt. Nach Abzug aller Kameras und Scheinwerfer. Wenn ich nicht wüsste, dass sie nach jeder Sendung Stunden im Badezimmer verbringt und haufenweise Feuchttücher verschleißt, würde ich sagen, sie schminkt sich nicht ab, sondern legt noch eine weitere Schicht auf, um gewappnet zu sein. Ich liebe das. Diese professionelle Teilnahmslosigkeit, ihr maskenhafter Ernst. Kaum zu glauben, dass ihr im Moment niemand zuschaut außer mir. Dass ich momentan der einzige Mensch bin, aus dem ihre Quote besteht. Obwohl sie die An- oder Abwesenheit fremder Blicke kaum noch spüren dürfte auf ihrem kostspieligen, hochdotierten Gesicht, dem ich die Schönheitsoperation nicht ansehen würde, wenn ich sie nicht selbst gemacht hätte. Minimale Korrekturen, die nur dazu dienten, ihre Ähnlichkeit mit sich selbst zu erhalten. Ich kenne keine von ihren Kolleginnen, die sich so zum Verwechseln ähnlich sieht wie sie. Es ist verblüffend. Manchmal wirklich verblüffend. Ihre Treue zum Fernsehoriginal. Ich bin stolz auf mich. Ich liebe das. Diese makellose Zweidimensionalität bei fortlaufend gefühlsneutralem Text. Als sie plötzlich schweigt und mich fragend ansieht. Ich habe keinen blassen Schimmer, worum es geht. Weil sich ihr Moderatorenton in die simpelsten Alltagssätze eingeschlichen hat und es so angenehm ist, ihr nicht zuzuhören, sondern sich einlullen zu lassen von ihrer Sprachmelodie. Ich nicke also sicherheitshalber, schläfrig und überglücklich. Dann streckt sie auf einmal eine Hand aus dem Bild, deutet auf die Diätmargarine. Und ich weiß, was sie meint. Diesen merkwürdigen Geschmack von Honig auf der Zunge, während ich aus dem Hotel ins Taxi stürze und die restlichen Nachrichten abhöre, die sich auf meiner Mailbox angesammelt haben. Prophylaktisch werfe ich 2 Kautabletten gegen Kopfschmerz ein. Meine Mailbox leiert dem Ende zu, als schon der nächste Anrufer anklopft und sich eine Männerstimme bei mir meldet. Ja, hallo, ich bin's nochmal. Obwohl ich mich nicht entsinne, mit irgendwem gesprochen zu haben und mir auch niemand einfällt, der mich um diese Uhrzeit duzt. Aber ich tue natürlich so, als wüsste ich, worum es geht, und nutze die Zeit, die auf mich eingeredet wird, um herauszufinden, wer am anderen Ende ist, was sich als völlig unnötig herausstellt, da wir beim nächsten Tunnel in einen Stau geraten und stundenlang im Funkloch stehen. Es ist ja so wahr, dass einem die Leute so begegnen, wie man auf sie zugeht. Ich kann das nur jedem empfehlen. Öfter mal rauszugehen, an die frische Luft, um sich davon zu überzeugen, dass es keine kalte, grausame, feindliche Welt gibt da draußen, sondern nur ein Spiegel. Die Welt ist ein Spiegel. Wenn du hineinlächelst, lächelt sie zurück, zu 90%. Und im Lächeln bin ich gut. Mein Lächeln ist von Natur aus ansteckend. Es macht, ganz im Vorbeigehen, Menschen glücklich. Fremde, die ich noch nie gesehen habe und nie wiedersehen werde, drehen sich um und fühlen sich durch die Art, wie ich lächle, gemeint. Ich lächle persönlich. Das ist es. Solange ich mir das bewahre, kann gar nichts passieren. Ich lächle und habe keine Angst. Darin besteht das ganze Geheimnis. Ein sehr offenes Geheimnis. Ich glaube, man merkt meinem Lächeln und mir meine Offenheit an. Ich habe keine Angst vorm Leben. Und deswegen weicht das Leben auch nicht vor mir zurück, sondern kommt mir mit offenen Armen entgegen. Das Parkhaus kommt mir bekannt vor. Fragen Sie sich bei allem, was Sie tun, macht mich das stärker oder schwächer? Auf einmal ist die Leitung tot. Und entscheiden Sie sich für das, was Sie am stärksten macht. Ich hämmere auf die Wahlwiederholungstaste ein. Nichts, gar nichts, nichts zu machen. Das Spiralkabel ist völlig verdreht. Ich lasse den Hörer ausbaumeln und öffne mein Exposé über Werte, Nachtrag zum wieder in Mode kommenden Tugendbegriff. Fragen an den neuen Lifestyle-Guru, wie schwer es auf Dauer fällt, ein besserer Mensch sein zu wollen, ihm doch auch. Oder noch grundsätzlicher gefragt, kann ein Normalsterblicher sich überhaupt verändern aus eigener Kraft, nur Kraft seines Willens? Der Server meldet Dateienkorruption. Ein Teil des Dokuments ist vielleicht noch zu retten, ich fasse es nicht. Vor mir im Aschenbecher liegt eine brennende Zigarette. Nicht ganz so lang wie geträumt, aber lang genug, um mir das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen. Tränen stehen mir in den Augen. Schon wieder sabotiert mich jemand. Ich könnte schreien. Chaos auf meiner Festplatte. Meine ganze Recherche für die Katz. Zahlendreher in den Telefonnummern. Die Rollkartei mit Tipp-Ex verschmiert. Wer auch immer dahinter steckt, er oder sie, gibt sich nicht einmal mehr die Mühe, seine, ihre Machenschaften vor mir geheim zu halten. Man sabotiert mich ganz offensichtlich. Er oder sie oder eine Gruppe von Ers und Sies will es mich geradezu spüren lassen. Dabei ist heute mein freier Tag. Keiner konnte ahnen, dass ich ins Büro komme. Ich wusste es bis eben selber nicht. War aber plötzlich von dem Vorsatz beseelt, das Liegengebliebene der letzten Wochen systematisch abzuarbeiten. All die Post, die mir viel zu spät zugestellt wurde. Meine Briefe, die aus unerfindlichen Gründen nicht rausgegangen sind. Abgesehen davon, dass ich es ohne Zigarette alleine zu Hause nicht ausgehalten hätte. Jetzt hat sich Nils eine angesteckt und raucht mit Klaus-Peter im Duett. Während ich... Stark sein generiert Stärke. Den Glimmstängel vor mir nicht anrühre. Schwäche macht schwach. Sondern aufstehe und die neue Sekretärin bitte, mir noch für heute Vormittag einen Flug zu buchen, koste es, was es wolle. Ich habe kein Vertrauen mehr in irgendeine Art von elektronischer oder sonstiger Kommunikation. Einer Nichtraucherflug, versteht. Wenn ich diese Sache zu Ende bringen will, muss ich beim großen Meister persönlich vorstellig werden. Ich brauche dieses Interview. Ich habe noch Ambitionen. Ich habe nichts verlernt. Ich muss mein Leben ändern. Egal welche Linie. Hauptsache... Ich will. Nach Jahren des Zynismus und der seichten Ironie bin ich bereit. Ich bin reif für Überzeugungen, für die Tugend der Ernsthaftigkeit. Und ich bereue es sehr, diesen Mann den großen Meister genannt zu haben. Lifestyle-Guru, schlechte Angewohnheit. Ach, und erinnern Sie mich daran, dass ich die Fahnen von seinem neuesten Buch einpacke. Wollen ist müssen, oder hieß es jetzt, müssen ist wollen. Was für ein Titel. Sie lächelt vielsagend und macht vor meinen Augen die zweite Schachtel auf. Für einen Moment will ich diese Frau mitsamt ihren Zigaretten. Wollen? Ich will den Rauch in ihrer Lunge. Ist müssen. Den Nikotingeschmack ihres Speichels beim Zungenkuss und fasle etwas von einem Knoten, den sie sich oder mir oder uns beiden ins Taschentuch machen soll. Nicht, dass ich dieses Buch jemals vergessen würde. Aber es ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob sie mit zu den Saboteuren gehört. Aber du stirbst nicht so schnell. Und schon gar nicht vor Angst. Während du so unauffällig, wie es mit einem bandagierten Arm eben geht, den Security-Check anpeilst, in vollem Bewusstsein, dass da der Nagel ist in deiner Hüfte und die Metallplatte in deinem Knie, Ganz zu schweigen von deinem Handgepäck, das in durchleuchteter Form sehr leicht missverstanden werden könnte. Und du weißt, der Alarm wird gleich losgehen. Während du vor dem Rahmen der Sicherheitsschleuse stehst und deine Hosentasche mit gespielter Gelassenheit ausleerst, gleich geht es los. Du bist auf das Geräusch gefasst, wie auf einen Messerstich zwischen die Schulterblätter. Doch das wird dir nichts nützen. Zusammenzucken wirst du trotzdem. Du hast noch jedes Mal gezuckt. Allerdings passierst du zu deinem Erstaunen die Detektorenschwelle ohne Komplikation und nimmst den Tascheninhalt schon wieder in Empfang, als die Sensoren in deinem Rücken mit unerklärlicher Verspätung losschrillen, mitten zwischen deine absinkenden Schulterblätter. Und du zuckst mehr denn je, krümmst dich fast. Auch wenn dir im selben Augenblick ein Lächeln gelingt, das dich beinahe selbst von deiner Unschuld überzeugt, während der Sicherheitsbeamte seufzt und dich zur Seite winkt, wo eine Kollegin mit einem lupenförmigen Handdetektor auf dich wartet. Guten Tag, guten Tag. Deine Gedanken umspielen augenblicklich ihre Brüste unter dem Uniformhemd. Einer Bluse eher. Einem echten Blusenstoff. Werden diese Uniformblusen eigentlich auch seitenverkehrt geknöpft, fragst du dich? Und versuchst das Gewicht ihrer sehr, sehr runden und vollen und augenscheinlich nippellosen Brüste zu schätzen, als sie sich bückt, um das Signal in deiner Hüftgegend genauer zu lokalisieren. 1,5 Pfund, würdest du sagen. Oder sind 1,5 Pfund pro Brust übertrieben? Und du suchst einen Funken von Bestätigung in den Augen ihres männlichen Kollegen, während sie vor dir in die Knie geht, um deine Hosenbeine auf- und abzufahren, wobei du Zeuge wirst, wie die kiloschweren Bälle in ihrer Bluse für einen Moment der Schwerkraft nachgeben, um dann wie Götterspeise wieder in Position zu wackeln. Dir wird etwas schwindelig. Eine Erektion kündigt sich an, weshalb du dich zwingst, den Blicken der anderen Passagiere standzuhalten, die ohne weiteres durch die Sicherheitsschleusen spazieren und zu dir herüberschauen, feindselig und indiskret, so als hätte dich der Alarm zu einem bloßen Der da herabgewürdigt, den man nach Belieben anstarren darf. Du siehst ihnen an, wie sehr sie sich wünschen, auf keinen Fall neben dir sitzen zu müssen, wie sie es kaum ertragen, mit dir in ein und derselben Maschine zu fliegen. Am liebsten würden sie wegrennen oder sich auf dich stürzen, während du dastehst mit gespreizten Beinen, abgewinkelten Armen und einer mittleren Erektion, deine bandagierte Linke wie ein Schild vor die Brust geschoben. Und du spürst, wie der Hass in dir aufsteigt. Diese Energie. Wenn es nach dir ginge, würdest du keine Zeit mehr verlieren. Und du kannst nur beten, dass kein Hund in der Nähe ist. Weil der Geruch von Hass und Angst, den deine Drüsen absondern, immer stärker und stärker wird. Gemischt mit der Geilheit eines in der Falle sitzenden Tieres. Es wundert dich fast, dass die Drogenspürhunde des BGS nicht anschlagen. Weit können sie wirklich nicht sein, um dich unter den Beschimpfungen der Menge auszusondern, nachdem die Täterbeschreibung in den Köpfen längst komplett ist. Männlich, athletisch, bandagierter Arm. Hoffentlich wird dieser Arm auch hinreichend auf Plastiksprengstoff kontrolliert. Militant, kurze Haare, irrer Blick. Inzwischen hat auch die Sicherheitsbeamtin mit ihren 2 Kilo Brüsten die Metallplatte in deinem Knie ausfindig gemacht und eingekreist. Mühsam richtet sie sich wieder auf und drückt dabei den Rücken durch. So schwer hat sie an ihrem Busen zu tragen. Doch die Empfindung ist nicht Mitleid, sondern ganz das geile Gegenteil. Mit deinem gesunden Arm greifst du in deine Jackentasche und ziehst einen gefälscht aussehenden Gesundheitspass hervor, den du ihr lächelnd überreichst. Eingedenk der langen Liste deiner Operationen und Verletzungen. Leistungssportler. Wirst du dich sagen. Ex-Leistungssportler. Und du bist selbst überrascht, wie das klingt. Ampel an einer unbefahrenen Kreuzung, nur 2 Schulkinder neben mir. Ich stehe schon mit einem Fuß auf der Straße und gehe dann doch nicht bei Rot. Manchmal kommt es darauf an, eine Sache langsam zu machen und das zu genießen. Auch wenn die Uhren in der Redaktion weiter ticken und meinem Schedule die Zeit wegläuft, ich hetze nicht. Sondern gönne mir diesen Weg, auf den ich so lange hingearbeitet habe. Jeder Schritt wie nach dem Durchtrennen des Zielbands. Jubel bis in die Haarspitzen. Ich lächle und meine mich selbst. Nach all den Grabenkriegen und Intrigen doch ein Happy End. Habe schon fast nicht mehr dran geglaubt. Ich muss mich kurz kneifen und nochmal in meiner Handtasche nachschauen. Ein Glück, da liegt er. Der blaue Umschlag mit seiner Kündigung. Betriebsbedingt. Aber er wird wissen, bei wem er sich zu bedanken hat. Soll er doch. Ich werde es mir nicht entgehen lassen und überreiche sie ihm eigenhändig. Für den Moment habe ich gelebt. Ich will ihm dabei in die Augen sehen und lächeln. Auf meine offene, sehr persönliche Art. Hallo, guten Morgen. Ich werde ganz freundlich sein. Grün. Natürlich stehe ich ausgerechnet in der langsamsten Schlange seit der Erfindung des Flughafens. Auf der Anzeigetafel über den Schalter rein klettert meine Maschine immer weiter Richtung Boarding. Und ich habe seit einer Stunde nichts anderes getan, als sechsköpfigen Familien mit Haustieren und sperrmüllartigem Gepäck beim Check-in zuzusehen. Zweimal schon habe ich die Schlange gewechselt und meine Lage dadurch entschieden verschlimmert. Was nützt einem sämtliche Menschenkenntnis aus 48 ernüchternden Lebensjahren, wenn man beim Bodenpersonal immer falsch liegt? Komischerweise denke ich auf Flughäfen unweigerlich an Sex. Vielleicht schnippele ich mir einen Pfirsich in 250 Gramm Diätjoghurt, sobald er fertig gefrühstückt hat. Dabei interessiert mich im Grunde die Möglichkeit mehr als die Abwicklung. 0,1 Fettprozente plus ein bisschen Fruchtzucker, das wäre vertretbar. Auch wenn die Gefahr besteht, dass mir davon kalt wird im Bauch. Aber ich bringe jetzt einfach nichts anderes runter. Schon gar nicht in seiner Gegenwart. Obwohl er das Kauen weitgehend eingestellt hat. Zeitung, naja, liest mit diesen irgendwie ausgestülpten, halb geöffneten Lippen, die sich kein bisschen bewegen. Geschweige denn Silbenformen. Darauf achte ich. Das wäre Entscheidungsgrund. Aber mein Gott, er blättert so laut. Oder hält die Zeitung in so knisternder Weise, dass sich eine flächenbrandartige Unruhe über den Tisch ausbreitet. Ich frage mich, sag mal, hat er keine Ohren? Oder ist er durch das ständige Zusammensein mit sich dermaßen taub geworden für die Eigengeräusche, diesen Eigengeräuschpegel, den er um sich herum, wie auch immer... Es muss an seinen Händen liegen, die dermaßen trocken sind, dass in Verbindung mit Zeitungspapier so eine Reibung entsteht, so ein Rascheln wie von ausgedörrtem Laub. Er hat die trockensten Hände weit und breit. Chirurgenhände. Was mir früher einmal imponiert haben muss, wobei mir auf einmal siedend heiß einfällt, dass heute ja gar nicht Sonntag ist. Und er seine OP-Zeiten getauscht haben muss, so dass wir von jetzt an womöglich jeden Morgen, Tag für Tag... Ist dir kalt? Nein, das wird schon allein zeitlich nicht gehen, weil ich vor der Sendung niemanden ertrage, keinen Menschen, ganz abgesehen von der Frage, ob unsere Beziehung das aushält, dieses Gerasche... Er zittert tatsächlich. Wie, Sie können nicht? Meine Sekretärin hat... Ich stehe auf Ihrer Liste. Rufen Sie sie an. Hören Sie, ich muss diesen Flug kriegen. Ich kann nicht warten. Sie kennen mich doch. Ich bin doch bekannt. Journalist, Fernsehen. Hallo. Wenn ich warte, ist mein Thema weg. Es ist gar nicht gut, wenn sie ihr Kinn so auf den Handballen stützt. Der Fleischbogen unter dem Kieferknochen formt sich zu einer kleinen Nebenwulst. Das ganze Gewebe verschiebt sich, schiebt sich zusammen. Ich kann nur hoffen, dass einer von den Fernsehheinis darauf achtet, dass sie vor der Sendung nicht an ihrem Gesicht herumfummelt und sich Druckstellen beibringt. Ich pfusche ja auch nicht an ihren Moderationen herum. Aber mit Männern ist es wie mit Komplimenten, auf die man nicht verzichten will. Auch wenn sie gelogen sind. Tomatensaft ohne alles. Und wieder kriecht dir der Angst- und Hassschweiß in sämtliche Poren. Als dich der Geschäftsreisende neben dir zum x-ten Mal anstößt und von der gemeinsamen Armlehne schubst, dem gar nicht zusteht. Weil er für einen Flug in der Economy Class viel zu fett ist und seine Existenzberechtigung erst noch erhungern müsste. Dabei lässt sich nicht stören von einer fast schon erbitterten Gegenwehr, sondern versinkt mit einem Lächeln über dem Trippelkinn in seligen Schlummer. Offenbar hat er in seinem schwabbeligen Ellbogen weder einen Musikknochen noch sonst wie Gefühl. Aber er trägt ja auch nicht diese Bandage bis zum Handgelenk. Die juckt wie eine ganze Kolonie von Mückenstichen. In Flugzeugen denke ich komischerweise immer an Zahlen. Während ein unverhohlen schwuler Steward hüftschwingend den Gang entlang stolziert, Einreiseformulare verteilt und grün oder weiß durch die Nase fragt, was dich daran erinnert, dass du wieder nicht richtig zugehört hast. Als durchgesagt wurde, welches Formular für visapflichtige Passagiere gilt und welches nicht. Doch die Flugschwuchtel reicht dir, ohne zu zögern, die visalose Variante. Als würde man dir ansehen, dass du nicht ewig in den Staaten bleiben wirst und du nickst vielleicht eine Idee zu grimmig, während die uralte Angst in dir aufsteigt, diese verhasste Juck- und Schwitzangst von jeher, jetzt nur keine Fehler machen. Es ist nur ein Stückchen bedrucktes Papier. Aber du wirst sie nicht los, diese Ehrfurcht vor dem Formular, sondern fühlst dich, als stündest du wieder vor Gericht und starrst fassungslos auf die Kinderschrift, die das Beste ist, was du mit einem Arm zustande bringst. Kopfschütteln. Weil du mit dem Ausfüllen schon angefangen hast, bevor das Bordvideo einen Lehrfilm über die korrekte Handhabung von Einreiseformularen zeigt. Wobei gleich zu Beginn darauf hingewiesen wird, dass die 1 in diesem Fall ohne Schrägstrich und die 7 ohne Querbalken zu schreiben ist, was du natürlich längst falsch gemacht hast. Als dich der Geschäftsfresssack neben dir ein weiteres Mal anstößt und auf deinem Formular einen durch nicht zu rechtfertigen Querstrich verursacht, der alles vermasselt. Und du würdest auf der Stelle in Tränen ausbrechen, wenn du unter deiner klebrigen, verschwitzten und von Juckreiz geröteten Haut nicht die Waffe spüren würdest, diese tödliche, todsichere Waffe, die du nicht hast, sondern bist. Ich weiß genau, was sie von mir denken. Diese Kellnerinnen der Lüfte mit ihrem blasierten Lächeln und der Leck-mich-am-Arsch-Freundlichkeit. Aber glaubt nicht, ihr könnt mich so einfach in die Schublade stecken, nur weil ihr 10, 12 Jahre jünger seid. Wenn ich wollte, hätte ich euch längst meinen Business-Class-Cappuccino über die Kälberknie geschüttet, nur um zu hören, wie ihr euch bei mir entschuldigt. Aber dafür ist er ja viel zu kalt. Möchtest du den Kulturteil? Entschuldigung, ich suche die Hermannstraße 14. Du hast gekleckert. Ich wusste es. Ich wusste es von der ersten Sekunde an. Diese Schlampe ist mein Untergang. Ich hab's gerochen. Da kann sie noch so viel Pfefferminz lutschen. Ich rieche den Zigarettenrauch in jeder Faser ihrer albernen, patent aussehen sollenden Uniform. Herrgott, nein, ich will keinen Streit. Ich verbitte mir nur diesen spöttisch herablassenden Zug um ihre nikotintriefenden Mundwinkel und das gefräßige Lächeln, mit dem sie den Hörer abhebt, um die Flugsicherheit herbeizutelefonieren, während meine Maschine mit dem Hinweis Boarding completed endgültig von der Anzeigetafel verschwindet. Aber auch das kann mich jetzt nicht mehr bremsen. Ich bin fest entschlossen, mir meinen Weg zu bahnen. Mitten durch die fast schon handgreiflich werdende Menge, die mich durch ihre Ellbogenstöße und Tritte nur noch mehr darin bestärkt, nicht aufzugeben. Niemals. Wollen ist müssen. Nichts und niemand kann mich stoppen. Im Gegenteil. Feinde beflügeln. All diese Mitläufer und Hobbyverschwörer führen mir mein Ziel nur noch klarer vor Augen. Ich wachse an ihrem Widerstand. Ich werde immer fester, stärker durch ihren Druck. Wenn sie Krieg wollen, bitteschön, ich bin bereit, ich werde siegen. Daran gibt es nicht mehr den geringsten Zweifel, als ich den herbeistürzenden Sicherheitsleuten ohne Hast die Taxitür vor der Nase zuschlage und mit einem echten Gewinnerlächeln sage: Einmal zum Hauptbahnhof, bitte. Stehe ich drin? Altes Bild. Zeig's mir nicht. Oder bin ich jetzt zu weit gegangen? Es war doch von ungefähr 400 Metern die Rede. Ich muss unbedingt aufhören zu lächeln, wenn mir jemand den Weg erklärt. Irgendwie bekomme ich jedes Mal nur die Hälfte mit, weil ich immer schon so aussehe, als hätte ich alles verstanden. Im Grunde habe ich Schönheit immer gehasst. Ich habe gehasst, wie sie mich zum Narren. Ich hasse mich. Ein halbwegs proportioniertes Gesicht. Augen, Nase, Mund, Kinn und Wangen. Na gut. Und ich bekomme Pickel vor, ja, Angst, Scheu, Schüchternheit, Hitzepickel vor Scham, Hasspickel vor Bewunderung. Ich weiß mir nicht mehr. Es gibt nur noch diese sklavische Bereitschaft, alles für sie zu tun. Ich bin nicht nur verlegen oder tollpatschig. Ich gebe mich auf. Der Sinn ist ganz allein sie. Und ich vollkommen hilflos, unbeholfen völlig. Ich bin nur, ich bin nichts. Unglaublich, was für eine Macht sie auf diesem Bild hat. Und es ist keine 5 Jahre alt. Vielleicht gehe ich heute etwas früher in den Sender. Ich werde nervös, wenn ich vorher nicht richtig allein sein kann. Es gibt noch eine Banane und ein paar Vollkornkekse. Die könnte ich mitnehmen. Bananen sind das Einzige, was ich vor Moderieren runterkriege, machen keinen so trockenen Mund und kleben nicht zwischen den Zähnen. Dass er seine Nase beim Lesen nicht in Ruhe lassen kann, mein Gott. Wie er sie knetet und bis auf die Lippen herunterdrückt, um sich trotz Zeitung zu spüren, einen Kontakt mit sich herzustellen. Vielleicht gehe ich heute etwas früher in den Sender. Du solltest unbedingt neue Fotos machen, Sibylle. Ich habe mittlerweile ein Maß an Stille erreicht, dass ich einfach telefonieren muss. Du hast deine Drüsen noch nicht wieder unter Kontrolle. Aber seit ich propagiere, dass es besser ist, anzurufen, als angerufen zu werden, erreiche ich niemanden mehr. Schon stehst du in der Schlange vor der Einwanderungsbehörde und wirst von einer fettsteißigen Schwarzen mit AIDS-Handschuhen zu einem der Schalter dirigiert. Deinen Reisepass und das Formular mit der fingierten Hoteladresse zwischen den Zähnen, dein Handgepäck in der augenscheinlich guten, ballungsfähigen Faust. Du kannst wirklich nur beten, dass man dir keine Fragen stellt. Doch der kahlköpfige Weiße, der deine Papiere entgegennimmt, scheint an dem zuversichtlichen Gesichtsausdruck, den du vorschiebst, nicht sonderlich interessiert. Mit ein, zwei routinierten Griffen blättert er durch deinen Pass und überfliegt das Formular, über dem er schon seinen Stempel schwingt, während du wegschwimmst vor Angst. Obwohl du nicht davon stirbst, nicht so schnell jedenfalls. Dann stößt er zu. Und du darfst 1,5 Monate bleiben. Trotz Einsen mit Schrägstrich, Querbalkenausrutschern und einer Hoteladresse auf Verdacht. Was für ein großzügiges Land, das dir deine Papiere prompt wieder aushändigt, begleitet von einem routinemäßigen Lächeln und einem Welcome to the United States of America. Erwarte Ihre Vorschläge bis spätestens 18 Uhr MEZ und kann das Kompliment nur zurückgeben. Sie sind genauso schwer zu erreichen wie ich. Diese Adresse passt gar nicht zu ihm und lässt seine traurige Gestalt in einem völlig anderen Licht erscheinen, wofür es definitiv zu spät ist. Denn wenn es mit rechten Dingen zugeht und deswegen bin ich hier, wird er nicht länger so über seine Verhältnisse leben können. Tut mir leid. Ich spiegle mich in den Glasflächen der blank polierten Eingangstür. Mein Lächeln sitzt perfekt. Die Lippen könnten vielleicht noch etwas Farbe vertragen, aber ich gewinne mehr Bestimmtheit und Stärke dadurch, dass ich sie nicht nachschminke. Ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, ihm gefallen zu wollen. Jetzt auf einmal, das wäre ja gelacht. Im Gegenteil. Ich drücke den Klingelknopf und sehe, wie gut es ist, dass ich unterwegs so viel Licht getankt habe. Ich strahle. Wirklich. Glanz und Helligkeit, meine Augen, der reine Wahnsinn. Ich bin vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber ich empfinde das nicht als Nervosität, sondern Vorfreude. Oder noch besser, Angriffslust. Entfernte Türglocken verhallen im Treppenhaus, während ich kurz meine Handtasche aufklappe, um mich zu vergewissern, dass er noch da ist. Der blaue Brief mit seinem Namen. Mein Lächeln sitzt unverändert. Ich klingle ein zweites Mal und sehe mich an. Wenn ich so lächle, habe ich schon gewonnen. Ich warte und behalte genau dieses Lächeln im Gesicht. Ohne dass es in irgendeiner Form strapaziert aussieht. Solch ein Lächeln über Zeit zu retten, schaffen die wenigsten. Ich aber klingle ein weiteres Mal. Ohne dass es an Strahlkraft und Frische verliert. Hat er vielleicht eine Kamera oder einen Spion installiert irgendwo, dass er mich hier stehen sieht und von daher nicht aufmacht? Nicht, dass ich mich danach umschauen würde, das wäre zu defensiv. Stattdessen vertiefe ich mich in mein Spiegelbild und verwerfe sofort wieder den Gedanken, er könnte vielleicht tatsächlich nicht zu Hause sein, weil mein Lächeln darunter leidet und meine ganze Ausstrahlung durch diese Grübelei irgendwie nach innen knickt. Hast du vor irgendetwas Angst? Bitte? Du zitterst, Schatz, deine Hände. Nein. Doch schon von der Gangway bis zur Immigration kann ich 3/4 von dem abarbeiten, was sich auf meinem Triband gestaut hat, bevor ich Europa definitiv hinter mir lasse und hier loslege, wo die Geschwindigkeit wohnt. Das motiviert, mit der aufgehenden Sonne fliegen und Tag haben, 24 Stunden lang. Das motiviert total. Ich lächle einem Polizisten zu. Auf seinen verschränkten Unterarmen zeichnen sich sämtliche Muskelstränge ab. Ja, ich kann sehen, was er denkt. Ich bin überhaupt nicht müde, eher überwach. Nur meine Augen sind etwas trocken. Die Helligkeit ist überwältigend. So hell ist es in der alten Welt nie, so elektrisierend. Es ist fast schon ein Siegeszug, als ich mit wehendem Mantel und der obligatorischen Quittung in den Händen aus dem Taxi stürze, hinein in die Bahnhofshalle, zielstrebig das schlecht gekleidete Gewimmel durchschreitend, in dem keiner weiß, wer ich bin, lauter Leute, die nicht mehr mithalten können und höchstens im Weg stehen, alte, kranke, kinderreiche, eigentlich ganz normales Volk, das mir seit Jahren nur noch auf zweierlei Weise begegnet, entweder als Zuschauer oder als Hindernis. Doch heute forciere ich nicht den Unterschied, sondern mische mich freudig unter das Mobilitätsproletariat, das zu unbedeutend ist, um namentlich kontrolliert zu werden. Unauffälliger kann man sich kaum fortbewegen. Dass ich darauf nicht gleichgekommen bin und meiner eigenen Wichtigkeit erst um ein Haar zum Opfer fallen musste. Aber gut, auf diese Weise habe ich meine Verfolger in die Irre geführt, die von meinem Schritt in die Niederungen des Transportwesens genauso überrascht sein dürften wie ich auch. Ich bin ihnen entwischt. Ich bin mir selbst entwischt. Fast schon ein anderer geworden. Mein Gott, wann war ich das letzte Mal mit der Bahn unterwegs? Nostalgische Anwandlungen aus Studententagen und das längst vergessene Gefühl, ein guter Demokrat zu sein. Im Slalom tänzele ich treibabwärts und stelle mich mit klopfendem Herzen zu den gebückten Gestalten am Gleis, die geistlos warten, vor sich hin starren. Mir ist mit einem Mal so empathisch zumute. Brudergefühle, sogar für mich selbst. Ich empfinde mich seit langer Zeit mal wieder als ein Teil von etwas. Vielleicht drehe ich demnächst ein kleines Feature über die emotionale Verarmung der Verkehrseliten. Mal sehen. Wir sind nächsten Samstag bei Reimanns eingeladen, Sibylle. Dass ich den Brief nicht losgeworden bin, ist nur in meinem Kopf. Wenn ich zum Beispiel einen Spaziergang machen würde, wäre immer noch alles genauso schön. Ich tue jetzt meine Uhr weg und habe schon aufgehört, mich zu ärgern. Jede Ampel ist eine Chance, neu zu starten, von vorn. In der Redaktion werde ich sagen, ich hätte mir nur kurz die Beine vertreten und ein bisschen was für meinen Körper getan. Der Augenblick, auf den ich so lange hingelächelt habe, kommt noch. Reimanns, ausgerechnet. Sie haben Ihre hölzerne extra auf deinen moderationsfreien Tag gelegt. Unerkannt schwanke ich gegen die Fahrtrichtung durch einen Großraumwagen nach dem anderen, wobei ich mich an den Sitzlehnen festhalten muss, um nicht vom Schlingern des Zuges zu Boden gerissen zu werden. Was meine Platzwahl angeht, bin ich noch unschlüssig. Eine weitreichende Entscheidung. Der Sinn der gesamten Reise hängt davon ab. Konzentration. Ich will das best vorbereitete Interview aller Zeiten. Auf den reservierten Plätzen hinter dem Bordrestaurant haben sich größtenteils Frauen mit schwer erziehbaren Kleinkindern breitgemacht, sowie kegelclubartige Zusammenrottungen von Senioren, die süßliche Schnäpse kippen und in regelmäßigen Abständen Lachschreie ausstoßen. Wobei ich der Letzte wäre, der ihnen das missgönnt. Man muss ja froh sein, dass sie nicht mehr Auto fahren. Nur sitzen würde ich gerne woanders. Ich steige über zwei am Boden krabbelnde Türkenkinder, die sich gegenseitig die Windeln herunterreißen, während sich ihre Mütter im Raucherbereich unter basarartigem Gezeter langstielige Mentholzigaretten reinpfeifen. Hier würde mich wirklich niemand vermuten. Ein Gefühl von geradezu familiärer Geborgenheit. Ich weiß das zu schätzen, auch wenn ich zügig weitergehe und die Schiebetür zu einem altertümlichen Waggon mit lauter Sechserabteilen aufstemme. Hier sitzen die gleichen alten Damen wie in den Kegelclub-Runden weiter vorn, nur dass ihre Männer inzwischen gestorben sind und sie statt ein paar kurzen ihr Strickzeug zur Brust nehmen. Ich werde dieses Menschen-im-Verkehr-Feature ganz sicher drehen, das schwöre ich, so wahr ich endlich ein Abteil erreiche, in dem niemand sitzt. Beherzt reiße ich die Tür auf. Raucher. Ich rieche es sofort. Ist doch speziell dieser Ekel der leibhaftige Beweis, dass ich mein Leben nicht nur ändern kann, sondern bis in alle fünf Sinne hinein schon geändert habe. Ich klappe meinen Aktenkoffer auf. Die Fahnen sind nicht da. Meinst du, ich kann unsere neue Redaktionschefin mitbringen, damit du dich in sie verliebst? Was? Er war hier heute früh und ich... Ja, aber das hätten Sie mir doch sagen müssen. Wenn er an seinem freien Tag ins Büro kommt und eine Dienstreise beantragt, dann ist das nicht seine Sache. Dann will ich das wissen. Das sind genau die Dinge, die ich wissen muss. Ich bin jetzt genau in der Stimmung, mit der Personalabteilung ins letzte Detail zu gehen. Es ist unglaublich, dieser Mann steckt wirklich alle an mit seiner Ineffektivität. Aber noch ist der Tag nicht verloren. Ich fange jetzt an. Jetzt. Und rufe die Projektmanagerin von McKinsey zurück, der ich bis 18 Uhr MEZ noch zwei Planstellen vorschlagen muss. Wieder nur die Mailbox. Angelika, das ist nicht der Ernst. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich zu nett bin. Vielleicht ist Lächeln auf Dauer die falsche Strategie. Oder glaubt irgendwer im Ernst, dass ich nicht rieche, wenn in meiner Abwesenheit geraucht wird, hinter meinem Rücken? Ich meine, sind wir hier im Kindergarten oder was? Sie ist wirklich ein Engel. Du hast keine Angst mehr. Und schon gar nicht vor dem Tod. Als du das Flughafengebäude verlässt und nach einem Taxi Ausschau hältst, das dich zum Central Park bringen soll. Und du trittst auf die Straße, wie du es in hunderten Filmen gesehen hast, und winkst nach einem Yellow Cab. Ohne Erfolg. Bis du die Schlange hinter der gelb gestrichenen Absperrung registrierst, wo ein paar Wichtigtouren mit Klemmbrettern herumlaufen und den Taxistand managen. Also reißt du dich nach all dem Anstehen zum sicher nicht letzten Mal ein und saugst die Aggression begierig auf, die von deinen laufhungrigen Schenkeln hochsteigt. Zusammen mit der verwirrend reichen Scheußlichkeit des Sommersmogs. Was für eine Wohltat nach der darbenden Sterilität der Kabinenluft. Und du bläst die Nüstern, als könntest du gar nicht genug kriegen von den Benzindämpfen, Altölresten, Auspuff, Gasen, die unter der Wucht der Sonne über dem Asphalt verzittern, gemischt mit den Ausdünstungen ungewaschener Fernreisender, die alle dasselbe Lammcurry gegessen haben. Und dem süßlichen Schweiß menstruierender Frauen unter Sprenklern von Duty-Free-Parfüm. Und du beugst dich tiefer in den Nacken der Geschäftsfrau vor dir. Berauscht von der Körperlichkeit ihres Geruchs. Dieser samtig warmen Körperwolke, die ihr akkurat geschnittenes Designerkostüm gewissermaßen Lügen straft. Ich räume den Koffer aus und ein und aus. Nichts. Natürlich. Wieder nichts. Wann musst du in die Klinik? Gar nicht. Hab Urlaub. Ja, aber das hättest du mich fragen müssen. Seine Handflächen an meinem Po. Während sich die Schlange langsam vorwärts schiebt und er so tut, als wäre das nur das allgemeine Gedränge, was uns beide zusammenpresst. Wobei ich ihm den Gefallen nicht tun werde, mich mit gespielter Empörung nach ihm umzudrehen. Mich interessiert vielmehr, wie ich mich anfühle. Und es gibt nur eine Art, das herauszufinden. Warum auch nicht? Ich wäre gar nicht abgeneigt. Auch in New York entstehen zwischendurch immer wieder kleine Päuschen, die irgendwie gefüllt werden müssen. Aber so weit sind wir noch nicht. Also nutze ich meine Verhandlungen mit dem Taxidispatcher für einen Seitenblick. Und bin von seinem Gesicht eher positiv überrascht. Der Verband am Arm entgeht mir nicht. Ist aber blütenweiß. Wie auch der dazugehörige Körper eine gewisse Sorgfalt im Umgang mit sich selbst verrät. Was ja keine Voraussetzung ist, aber doch vieles leichter macht, nicht nur hygienetechnisch, sondern überhaupt. Ich wurde beurlaubt. Sag bloß. Aber ich werde es nicht im Zorn tun. Ich werde mich nicht von Wut oder Rachegefühlen leiten lassen und erst recht nicht von Trotz. Meine Reaktion muss gerecht sein, souverän und über jeden Zweifel erhaben. Ich mag diese Formulierung, über jeden Zweifel. Ich mag erhaben. Wenn ich mich auf ihre Ebene begebe, verliere ich meinen Führungsanspruch. Ich werde nicht zulassen, dass andere mit ihren Unzulänglichkeiten mein Leben und Handeln bestimmen. Niemand soll sagen können, ich hätte mich von ihm zu etwas hinreißen lassen. Die Redaktion verstummt, als ich aus meinem Büro trete. Ein bisschen schmeichelt es mir, dass sie Angst vor mir haben. Aber ich werde meine Macht nicht missbrauchen. Ich gehe so nah an Nils und der Neuen vorbei, dass ich sofort sagen könnte, wer hier wie viel geraucht hat. Nur dann würde ich ihr Spiel spielen und nicht umgekehrt. Ich gehe in aller Ruhe zur Frankiermaschine und ziehe das blaue Kuvert aus meinem Bläser. Eine alltägliche Bewegung, nicht demonstrativ. Das Ritsch-Ratsch der Stempelvorrichtung. Ich lächle nicht einmal. Obwohl ich in dem Moment weiß, der Tag ist gerettet. Der Spaziergang heute Morgen hat mir gut getan. Ich habe gedacht, das nächste Gesicht, das ich unter das Messer bekomme, bringe ich um. Ich kann das Besteck nicht mehr halten. Ohne zu töten. Meine Hände. Ich will gar nicht wissen, warum. Vorbeigleitende Gegend hinter Glas. Die Schläfrigkeit der Felder, Wiesen, Felder. Durch die Ritzen des Abteilfensters schneidet der Fahrtwind scharfe Kanten. Ich sehe einen Baum nach, um sich selbst gewickelt, ins Licht gedreht. Hier müsste man einmal spazieren gehen oder sich auf die Erde legen. Ein Gedanke, den ich beim Anblick einer Landschaft noch nie hatte. Ich kann nichts tun. Ich bin ganz ruhig, mir sind die Hände gebunden. Aber das ist es schon, mein neues Leben. Es hat schon begonnen, auch ohne Fahnen. Excuse me. You're welcome. Aber ich weiß genau, dass ich sie da reingelegt habe. Ich weiß es genau. Ich... Während du mit anhörst, wie sie gefragt wird, wo sie hin will und ein Taxi zu genau dem Hotel in der Fifth Avenue bestellt, das du dir ausgeguckt hattest, weshalb dein Erstaunen echt ist, als du ausrufst, me too. Und es ist mit Abstand der glaubwürdigste Satz, den du je zu einer Frau gesagt hast. Du bist überrascht. Du bist wirklich perplex. Von daher dauert es einen Moment, bevor du ihr Lächeln erwiderst und beinahe zögernd, als würdet ihr euch gegenseitig aus einer lebenslangen Schüchternheit erlösen, lacht ihr euch an. Länger als die Geduld des Taximanagers erlaubt, den sie mit einem kurzen I'll take this gentleman with me entlässt, ohne ihr Lachen zu unterbrechen. Und mit einer unverhofften Frische auf euren müden Gesichtern steigt ihr in den Front des Wagens. Durch eine Panzerglasscheibe vom Fahrer getrennt, mit dem ihr kein Wort sprecht. Es ist der Manager, der das übernimmt und letzte unnötige Anweisungen gibt, woraufhin ihr losfahrt. Das ist seltsam erregt und fröstelnd durch die gleißende Stadt, die immer kolossalere Schatten wirft, während sich eure Gerüche in den wenigen Kubikmetern Luft zwischen Heck und Trennscheibe vermischen zu einer Unverwechselbarkeit, die du dir einprägst wie eine Fährte, wie einen Vorgeschmack auf deinem Weg zum Ziel. Oder habe ich mir jetzt zu viel vorgenommen? Sein Atem in der Beuge meines Halses, als er an mir riecht. Feuchtigkeit fängt sich in meinem Nackenflaum und verfliegt in der Kühle der Aircondition. Meine Augen sind nach wie vor staubtrocken, das alte Problem. Ich kann mich körperlich noch so sehr pushen, es bleibt die Müdigkeit in den Augen und rote Ränder, die sich nicht mehr ganz wegschminken lassen. Vielleicht finde ich ein bisschen dunkel hinter seinem Ohr. Obwohl es im Hinblick auf meine weiteren Verpflichtungen gar nicht gut ist, jetzt runterzupulsen, wie es überhaupt am effektivsten wäre. Wir würden es gleich hier im Taxi tun. Aber es ist helllichter Tag bei ungetönten Scheiben und New York ist brüder als sein Ruf. Ja, aber ich habe sie auch wieder rausgelegt. Ich schrecke plötzlich aus dem Halbschlaf. Ich führe Selbstgespräche, jetzt ist es schon soweit. Oder bilde ich mir das nur ein? Noch ganz benommen von ihrer Zutraulichkeit, als sie auf einmal ihr Portemonnaie hervorholt. Der Taxifahrer hat gehalten, richtig, und stellt bereits das Gepäck vor euren Augen auf die Straße, was du allerdings lieber selber machen würdest. Aber die Tür ist verriegelt und das Seitenfenster zu. Du bist tatsächlich auf dem Rücksitz mit ihr eingesperrt, während der Koffer herrenlos auf der Fifth Avenue steht mit allem, was du durch den Zoll geschleust hast. Wenn er sich jetzt öffnet und seinen Inhalt auf die Straße ergießt, wenn er dich verrät, solange du hinter Glas sitzt und nicht einmal weglaufen kannst. Nein, also, ich... Schluss jetzt. Ich erinnere mich genau an die Handbewegung, mit der ich... Wobei ich meinen Koffer mittlerweile so oft ein- und ausgeräumt habe, dass... Warte mal. Das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, meine Augentropfen zu nehmen. Aber wenn wir nicht mehr als eine halbe Stunde brauchen, kann ich mir vielleicht noch ein paar Kompressen fertig machen und bei der nächsten Fahrt auflegen. Alles unter 25 Minuten wäre natürlich ideal. Okay. Schon okay. Niemand stirbt. Es dauert wirklich nur Sekunden, bis ihr der Fahrer die Tür aufhält und sie gegen ein Bündel Dollarnoten in die Freiheit entschlüpfen lässt. Und du siehst, wie sie auf dem Bürgersteig steht und die Stadt atmet. Beschirmt von dem Baldachin des Hotels, dessen Belegschaft sich prompt um sie bemüht, livrierte Pagen, die ihre Koffer tragen und sich auch nicht davon abhalten lassen, dein Gepäck zu nehmen und in die Hotellobby zu befördern, während du fieberhaft darüber nachdenkst, wie du dich an der Rezeption nennen sollst. Miller vielleicht? Oder Mr. Smith, um auf gut Glück eine Reservierung zu erwischen? Es ist wirklich genau das Hotel, das du dir vorgestellt hattest. Genau der Empfang, wie hingeträumt. Aber das wird dir nichts nützen. Alles wird auffliegen, obwohl es die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit. Für diesen Ort bist du bestimmt. Aber, nee, da war dieser Manuskriptstapel auf meinem Schreibtisch. Und ich dachte sogar noch kurz vor der Abfahrt, wer soll das alles lesen? Und in dem Moment kommen aus unerfindlichen Gründen die Wollen-ist-Müssen-Fahnen darauf zu liegen. Genau. Und wirklicher als alles andere ist das Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Weshalb du sicheren Schrittes auf den Empfangschef zugehst, dessen Gesicht dir merkwürdig bekannt vorkommt. Und so vertraut wie der Bonawachsgeruch des blankpolierten Tresens und die immer etwas muffigen, mit Filz verkleideten Schlüsselfächer. Doch noch bevor du den Mund aufmachen kannst, um ihm die Zahl des Zimmers zu nennen, dass es einfach sein muss, siehst du sie ihren deutschen Pass herüberschieben, was dich verblüfft angesichts des völlig akzentfreien Englischs, das sie mit aller Welt spricht. Und sogar ihre Satzmelodie ist total Native Speaker, als sie mit einem uneuropäischen Lächeln sagt, "Oh, didn't I tell you? This gentleman belongs to me. And would you be so kind to give me a call in 20 minutes?" Ich habe das ganz plastisch vor mir. Woraufhin der Empfangschef nach exakt demselben Schlüssel greift, an den du gedacht hattest. Auf der schmucklosen ersten Seite eine Männerhand mit dunkler Behaarung und Muttermal neben dem kleinen Fingerknöchel. Nicht die Klunkertatze unserer neuen Sekretärin oder die Allergiegriffel von Nils oder Angelika, der ich alles zutrauen würde. Aber sie war gar nicht in der Redaktion, sondern meine. Eindeutig meiner Hand, was so viel heißt wie... Mach's dir bequem. Derjenige, der mich seit Wochen sabotiert, bin ich. Ich habe alle meine Dateien gelöscht, Telefonnummern verdreht, Anträge falsch abgelegt und bin ohne meinen Reisepass zum Flughafen. Ich habe mir einen Strich durch sämtliche Rechnungen gemacht. Ich und sonst keiner. Es ist... Vielleicht findest du irgendwo einen Tomatensaft? Meine eigene Schuld. Genauso wie ich mir dieses Raucherabteil ausgesucht habe. Ich kann mich also nicht beschweren, wenn jetzt dieser Vertretertyp zusteigt, ein Modernisierungsverlierer um die 50 mit Headset im Ohr, der nur wirklich nicht wissen kann, dass ich unter Nikotinentzug leide wie die Wüste unter Wassermangel und sich prompt, noch bevor er die Zeitung aufschlägt, ein Zigarillo ansteckt, was mich im Kampf gegen die Sucht um Jahre zurückwirft. Dabei... Ich kann gar nicht glauben, dass es passiert. Habe ich jetzt mein Handy eigentlich ausgemacht? Einfach so. Wortlos. Es ist nur ein kleiner Teil von mir, der sich die Hand dezent vor Mund und Nase hält, während ein anderer, weitaus größerer Teil, nur darauf gewartet hat und den schalen, beißenden Rauch dieser Billigmarke hemmungslos inhaliert. Derselbe Teil vermutlich, der mir bei jeder Gelegenheit brennende Zigaretten unterschiebt. Und wen habe ich nicht alles in Verdacht gehabt? Aber gut, so langsam fange ich an, mich zu durchschauen. Ein erster Schritt. Ich hätte mir natürlich auch ein Bad einlassen können. Zur Besserung. Ich kenne jetzt meinen Feind. Diese Frau. Mich selbst. Damit erübrigt sich die ewige Verfolgungsjagd. Allem Anschein zum Trotz hat sich die Welt nicht gegen mich verschworen. Es reicht, wenn ich mir selbst kein Stück über den Weg traue. Man beachtet die langsam eintretende Entspannung, die zweifellos den geheimen Wonnen des Passivrauchens zu verdanken ist. Wenn ich den Akku meines Handys nicht so gebrauchsanleitungswidrig aufgeladen hätte, könnte ich jetzt sogar Angelika anrufen? Gott. Das Kriegsbeil begraben und mit ihr ein letztes Friedenspfeifchen rauchen. So langsam sollte ich mich konzentrieren, sonst dauert es noch länger. Bevor ich mich endgültig ihrer Frischluft in der Redaktion-Kampagne anschließe. Ein Atemzug in diesem Abteil enthält durchschnittlich 1,1 Milligramm Teer und 0,8 Kondensat an. Mit dem Nikotin kommt auch der Humor zurück. Immer dichtere, aschgraue Wolkenquellen hinter der Zeitung. Oh Gott! Na, wer sagt's denn? Hervor. Und beginnen ihren Fallout über den Textilien. Ich fühle mich kreativ wie in meinen besten Tagen, als ich mit Links TV-Geschichte schrieb. Vielleicht mache ich als nächstes eine Reportage über Sucht und Produktivität. Aber Vorsicht, ich fange schon wieder an, auf mich hereinzufallen. All das sind Ausreden für einen Nikotinrausch. Merke ich das denn nicht? Herrgott, was kann ich mir jetzt überhaupt noch glauben, wenn sogar die Luft, die ich atme, nur ein Vorwand für ein paar schlecht getarnte Lungenzüge ist? Ich versinke schlagartig. Wo willst du hin? In Depressionen. Man kann von Glück reden, dass es diese Zeitung gibt, die eine Wand bildet zwischen meinem Abteilgenossen und mir, im freien Fall der Befindlichkeit. Ich bin im Keller, aber unbeobachtet. Außer natürlich von mir selbst. Wobei ich feststellen muss, dass es mir sehr viel besser ging, als ich noch in Unwahrheit mit mir lebte. Aber Termine. Entweder ändere ich mich jetzt oder nie. Wollen ist müssen schon klar. Und ich bin mehr als bereit, auf meine innere Stimme zu hören, obwohl ich diesen Lebenshilfeguru in Gänsefüßchen nur zu gerne fragen würde, auf welche und wie finde ich raus, ob sie recht hat. Was macht dein Arm? Als mir plötzlich sein Konterfei erscheint. Einspaltig. Auf der Seite mit den Programmhinweisen, die mein Gegenüber gerade umschlägt. Und ich traue im ersten Moment meinen Augen so wenig wie mir selbst. Reines Wunschdenken. Mein Feature. Wieso? Jetzt schon so groß angekündigt? Doch es steht wirklich da. Wollen ist müssen. Der Titel? Der Autor? Mein Thema, sogar auf unserem Kanal. Nur eben nicht als Feature von mir, sondern als Talk mit Sibylle Thelen, wofür es nur eine einzige Erklärung gibt. Angelika, ich wusste es. Sie hat mir mein Thema geklaut, um es in einem ihrer Quatschbudenformate zu verwursten. Ich kann dir einen guten Arzt empfehlen. Nicht nötig. Und ich habe immer gedacht, er sei der Stärkere. Mein Gott, was mache ich denn jetzt mit ihm? Eher unwahrscheinlich, dass sich Angelika mit so jemandem einlässt. Für einen Mann mit Problemen ist sie zu ehrgeizig. Obwohl die beiden ein schönes Paar wären. So auf den ersten Blick. Bleib ruhig noch ein bisschen und gib den Schlüssel dann unten ab. Warte. Macht er nach wie vor was her. Und sie wäre genau sein Typ. Auch ohne Schnippel die nächsten Jahre. Oder behalte ich ihn einfach noch eine Weile. Jetzt, wo er der Schwächere ist. Hier, schenke ich dir. Ein Buch? Von dir? Mein Gott, wie hieß denn jetzt noch? Nein, über dich. Wollen müssen, warum kann ich mir das nicht merken? Ich muss gehen. Ich brauche unbedingt eine Banane. Und was hast du noch so vor? Fruchtzucker. Sterben. Na, dann eilt es ja nicht. Ich könnte genauso gut nicht aussteigen. Aber ich tue es. Könnte genauso gut nicht durch diese Straßen gehen. Wunschlos vor erleuchteten Schaufenstern. Gehe aber, ohne aufzuhören. In den Scheiben Umrisse. Kein Spiegelbild. Ich sehe durch mich hindurch. Irgendwo vor einem Fernsehgeschäft ein Anflug von dem, was ich mal war. Es ist genau die Sendezeit. Es läuft unser Programm. Ich will weiter. Bleibe stehen. Schaue unweigerlich hin. Mein erster Gedanke: Der große Meister ist nicht gekommen. Dann sehe ich die Laufschrift am unteren Bildrand. Programmänderung aus aktuellem Anlass. Die Sendung Talk mit Sibylle Tillen entfällt. Das war Elite 1.1. Hubert Schlemmer, Svenja Pages, Leslie Moulton, Wolf Anjul, Holger Postler, Konstantin Graudus und Anke Engelke in einem Hörspiel von John von Düffel. Ton und Technik Peter Nielsen, Heike Langguth und Christine Rockstroh. Regieassistenz Ilka Bartels und Wolfgang Sesko. Regie Hans-Helge Ott. Redaktion Holger Rink. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2002.